Diese Episode wurde an einzelnen Stellen gekürzt, da wir uns momentan in einer rechtlichen Auseinandersetzung zu den Vorwürfen gegen den Guru der Sekte Bhakti Marga befinden. Wir hoffen, dass wir eine ungekürzte Fassung bald wieder zur Verfügung stellen können. Hey, bevor es losgeht, ein Hinweis. Just Love ist ein Podcast, in dem mutmaßlicher Machtmissbrauch, Übergriffe und sexualisierte Gewalt erwähnt werden. Betroffene, mit denen wir gesprochen haben, werden im Laufe der 6 Folgen schildern, was ihnen nach eigener Aussage widerfahren ist. Bei manchen Menschen können solche Schilderungen negative Reaktionen wie Flashbacks auslösen oder retraumatisierend sein. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Solltest du selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben und nach Hilfe suchen, in den Shownotes zu diesem Podcast findest du Hilfsangebote. Und jetzt geht's los. Ich bin Marlene Halser. Ich bin Stefan Bücheler. Und das ist Just Love, die Geschichte von Menschen, die nach Erleuchtung und Liebe in einer spirituellen Gemeinschaft gesucht haben, stattdessen aber sagen, sie seien in eine Sekte geraten und hätten dort Machtmissbrauch und Manipulation erlebt. Wir sprechen mit diesen Menschen und wir fragen nach, bei Verantwortlichen, bei Menschen aus Behörden, die mutmaßlich nicht genau genug hingeschaut haben. Und wir befragen ExpertInnen zu den Strukturen und Mechanismen, die Missbrauch, psychische und körperliche Gewalt möglich machen. Das hier ist Folge 3. Falls du hier gerade erst eingestiegen bist, fang am besten ganz am Anfang der Geschichte, mit Folge 1 an. Hat Vishwananda Reliquien entwendet, wie diese junge Frau in dieser Folge erzählen wird? Er hat einfach gesagt, mach das, was ich sage, das ist für Gott und das hat alles seine Bestimmung und so. Und dann sind wir von Kirche zu Kirche gegangen. Und er hat immer geschaut, gibt es da Reliquien, die man entwenden kann? Diese, die einfach waren, hat er einfach so eingesteckt. Hat er übernatürliche Kräfte, wie seine AnhängerInnen glauben? Solche Geschichten gibt es in zigfachen Ausführungen, wo Leute berichten, dass er sie von Krankheiten geheilt hat oder vom Autounfall. Und wie kommt ein Rechtsanwalt zu einem ganz anderen Urteil? Wenn man auf der Webseite schaut, dann sieht man ja einen hübschen Mann, damals noch relativ jung, insbesondere in der Verhandlungspause. Da war er wirklich weit weg von jedem Charisma. Aber eben, ich bin kein Anhänger und deshalb habe ich auch nicht die Augen eines Anhängers, oder? Auch ihn werden wir nachher hören. Aber zunächst ist da eben auch die Anziehungskraft des Gurus, der kluge junge Menschen wie Miles erlegen sind. Diesem Phänomen will ich auf den Grund gehen und treffe ihn selbst. Im August 2021 eröffnet Bhakti Marga in Kirchheim den zweiten Ashram. Fast 2 Wochen dauert die Eröffnungsfeier. Und der Guru, der ja eigentlich in einem Haus auf dem Ashram-Gelände in Springen lebt, ist nach Kirchheim gekommen. Er weiht das ehemalige Tagungshotel mit verschiedenen Ritualen und Zeremonien ein. Und während dieser Eröffnungsfeier in Kirchheim findet auch zum ersten Mal wieder ein Darshan statt. Aus dem Sanskrit übersetzt heißt Darshan Sicht auf das Göttliche. Also, das ist das Event, bei dem Swami Vishwananda seine AnhängerInnen segnet. Lange gab es das wegen Corona nur online, jetzt ist es zum ersten Mal wieder live vor Ort und Marlene war dabei. Der Darshan ist eben einfach, dass man sozusagen zum Guru nach vorne gehen darf und dann früher hat man sich, glaube ich, noch näher zu ihm hingekniet und er hat einem auch die Hand irgendwie auf den Kopf gelegt oder aufs dritte Auge, also zwischen die beiden Augenbrauen. Und dann geht man zu ihm vor und dann guckt er einem eben in die Augen und das war's. So. Und da soll irgendeine Form von Energieübertragung stattfinden. Und also ich fand es ehrlich gesagt ziemlich interessant, weil es ist nicht so, dass nichts passiert ist, als ich das gemacht habe. Ich hatte auf jeden Fall Herzklopfen. Ich meine, ich kriege auch Herzklopfen, wenn ich irgendwie in einer großen Runde vor allem was sagen muss. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man halt da so doch irgendwie auf eine Art im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, wenn man da so vor dem Guru ist und dann guckt er einen an. Und das ist ja auch sehr so gemacht, als dass das eben der Höhepunkt des Tages ist. Also insofern wundert es mich nicht, dass man da auch Herzklopfen kriegt, weil man ist ja auch schon so geprimed sozusagen darauf, dass jetzt gleich was Großartiges passiert. Und dann habe ich ihn angeguckt und lustigerweise kam mir der Gedanke in den Kopf, er will mir eigentlich sagen, tu mir nichts Böses, tu mir nichts an. Und dann hatte ich das Gefühl irgendwie, ich gucke in unfassbar traurige Augen, die eigentlich kurz davor sind zu weinen zu beginnen. Ich finde, das zeigt eigentlich total gut, wie wahnsinnig suggestiv das alles ist und wie sehr man sich einfach alles einbilden kann in diesem Moment und wie man halt einfach das denkt, was gerade irgendwie wichtig oder sozusagen präsent ist. Natürlich weiß der Guru nicht, wer ich bin. Der Guru weiß nicht, dass ich Journalistin bin. Der Guru weiß nicht, dass ich irgendwie recherchiere. Die Leute dann im Ashram würden sagen, er weiß das schon alles, weil er weiß alles. Auf jeden Fall hat er mich kürzer angeguckt als viele andere. Also hat nicht alle gleich lang angeguckt. Und ich war eine, bei der er relativ schnell wieder weggeschaut hat. Ich habe auch kein Geschenk bekommen. Manche haben so Blumenblüten als Geschenk bekommen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er da besonders gütig oder besonders liebevoll oder besonders freundlich ist, wenn er diesen Darshan macht. Der hat eher so ein, weiß ich nicht, 7-Tage-Regenwetter-Gesicht gehabt heute. Also man muss halt sehr, sehr immer um seine Aufmerksamkeit, um seine Güte, um sein Wohlwollen buhlen, weil er schon eher eigentlich eine Diva ist, irgendwie, der nichts passt. So. Rückblickend war ich nicht allein mit diesem Gefühl. Ähnliches haben auch die AussteigerInnen immer wieder erzählt. Er ist ein Guru, der zwar vermeintlich greifbar ist. Man kann ihn sehen, ihm begegnen, mit ihm sprechen, ihn singen und sprechen hören. Aber wie viel man von seiner Aufmerksamkeit bekommt, ob er einen sieht oder ignoriert, mit einem spricht oder schweigt, hängt ganz allein von seiner willkürlichen Entscheidung ab. Und er behandelt auch nicht alle Menschen gleich. Was dadurch entsteht, ist Konkurrenz, weil alle um eine knappe Ressource kämpfen, die Aufmerksamkeit des Gurus. Und wenn man diese Aufmerksamkeit nicht bekommt, andere aber schon, dann beginnt man sich zu fragen, was habe ich falsch gemacht? Was hat ihm an mir und meinem Verhalten nicht gefallen? So entsteht Gehorsam. Aber wer zum Kuckuck ist dieser Mann? Und woraus schöpft er seine Macht? Von Beginn an war klar, dass Paramahamsa Vishwananda kein normales Kind war. Statt sich mit Kinderspielen abzugeben, betete er, besuchte Tempel und vollzog religiöse Rituale, während er stets in der Gegenwart Gottes lebte. Da sei schon immer eine besondere Berufung, eine Nähe zu Gott gewesen. Vishwananda sei kein normales Kind gewesen. Und anstatt zu spielen, habe er gebetet und Tempel besucht. Schon damals habe er ein Leben in der Gegenwart Gottes geführt. So schreibt es Bhaktimagga auf seiner internationalen Webseite. Es ist ein Mythos, der Vishwanandas Wirken und die gesamte Organisation legitimiert. Fest steht, geboren wurde der Guru als Mahadeo Singh Komal Ram, genannt Visham, am 13. Juni 1978 auf Mauritius, also diesem Inselstaat im Indischen Ozean östlich von Madagaskar. Wir versuchen jetzt mal seinen Werdegang von diesem Jahr an bis heute nachzuzeichnen. Also, jetzt gibt's eine Menge Jahreszahlen, aber es geht uns darum zu verstehen, wie Vishwananda der wurde, der er heute ist, was ihn geprägt hat und wie er sich entwickelt hat. Seine Eltern sind Hindus und die Familie lebt laut Bhaktimagga in einer jahrtausendealten hinduistischen Tradition. Sie sollen zu den Brahmanen gehören, also der obersten Kaste im hinduistischen Kastensystem. Eine jahrtausendealte spirituelle Linie also? Das klingt auf jeden Fall beeindruckend. Bemerkenswert ist aber, dass das 2014 noch ganz anders klang. Die britische Journalistin Hazel Courtney interviewte Vishwananda 2014 für das Magazin Kindred Spirit und sie schreibt nachher, er sei born to middle-class Hindu parents who were not particularly religious. Also stinknormale Hindu-Eltern, nicht besonders religiös. So hat ihn die Journalistin damals verstanden. Sie spricht auch mit Vishwanandas Mutter. Und die erzählt, die Großmutter habe den kleinen Visham täglich in den Tempel mitgenommen und ihm das Beten mit Räucherstäbchen und Blumen beigebracht. Viele Gebete und Gesänge habe er bald auswendig gekannt und als Spielzeug habe er sich kleine Götterfiguren aus Ton geformt und am liebsten sei er in die Rolle von Krishna geschlüpft. Deswegen hätten sich die Nachbarskinder dann auch über den kleinen Visham lustig gemacht und ihn spöttisch als ihren Guru begrüßt. Die Mutter erzählt außerdem, der kleine Visham sei oft krank gewesen, häufig mit hohem Fieber und Krämpfen und so sei dann das Krankenhaus sowas wie sein zweites Zuhause geworden. Und dieses Krankenhaus ist ein wichtiger Ort für den Mythos, den Bhaktimagga erschaffen will. Denn genau dort soll Vishwananda seinen Guru getroffen haben. Also, der 5-jährige Junge liegt im Krankenhaus, weil er giftige Beeren gegessen hat. Und dann erscheint ihm Mahavatar Babaji. Das ist ein mythologischer Sadhu, ein Meister, der seit vielen Jahrhunderten im nördlichen Himalaya existieren soll. Es wird erzählt, dass Babaji 203 nach Christus geboren worden sei. Dass es ihn wirklich gegeben hat, ist aber nicht belegt. Die Überlieferung sagt aber, er kann überall erscheinen und wird nur dann von Menschen gesehen, wenn er es selber wünscht. Der kleine Vishwananda im Krankenhaus muss also, in der Logik dieser Geschichte, etwas ganz Besonderes sein. Und das passt dann ja wieder zum Mythos. Mit 14 soll Vishwananda dann seine Mission als spiritueller Lehrer begonnen haben, noch zu Hause in Mauritius. Viele Jahre später wird ein Schweizer Gericht ein Diebstahlverfahren gegen ihn eröffnen. Was da passiert ist, das erzählen wir auch noch, aber gerade ist erstmal wichtig, was in den Akten steht. Der Beurteilte 1 kam in Mauritius auf die Welt. Er hat eine Schwester, die in seiner Heimat lebt. Seine Eltern sind geschieden. Seine Mutter ist Hausfrau und lebt in London. Sein Vater ist in Mauritius beim Ministerium für Landwirtschaft tätig. Der Beurteilte 1 kam mit seiner Schwester und seinen Eltern gut aus, auch wenn ihn seine Eltern, insbesondere aber sein Vater, während seiner Kindheit oft schlugen. In Mauritius besuchte er 6 Jahre die Volksschule und 5 Jahre ein College. Ein Jahr vor der Matura brach er seine Bildung ab. Als er 15 Jahre alt war, begann er mit anderen Leuten zu beten und war in der Folge in seiner Heimat als Hindu-Priester tätig. Mit 16 sehen die Menschen auf Mauritius angeblich einen jungen Heiligen in ihn. Heute hat Bhaktimaga auch auf Mauritius einen Ashram und die Organisation bietet regelmäßig Pilgerreisen dorthin an. Und auf Mauritius, da lebt auch die weitere Familie von Vishwananda. Auf der Facebook-Seite von Bhaktimaga Mauritius erinnert sich seine Tante Uma Komalram auch an kleine Wunder des jungen Gurus. Da ist dieser Gemüsehändler, der der Tante Konkurrenz macht. Aber durch die Magie des jungen Vishwanandas, und davon ist die Tante überzeugt, packt er seine Sachen schnell wieder zusammen und kommt nie wieder. Mit 19 kommt Vishwananda dann zum ersten Mal nach Europa, heißt es bei Bhaktimaga. Das muss also so 1997, 1998 gewesen sein. Die göttliche Mutter sei ihm erschienen und habe ihm gebeten, sich hier niederzulassen. Einer, der offenbar von Anfang an dabei gewesen ist, ist Fabian Leutzinger. In einem Video von Bhaktimaga erzählt er von der Zeit mit Vishwananda. It's quite a while back. It was in 1998, the year that I... Es ist schon eine ganze Weile her, 1998, da habe ich ihn kennengelernt. Er wohnte bei mir, im Haus meiner Mutter. Wir saßen in der Küche und unterhielten uns. Zu diesem Zeitpunkt kennen sich die beiden schon seit einem halben Jahr. In dem Buch Erwachen des Herzens schreibt Leutzinger 2011, dass er ihn im März 1998 in Indien kennengelernt habe. Und interessant ist, was Fabian Leutzinger zum Auftreten des jungen Gurus damals schreibt. Ich weiß, dass Swami trotz seiner offensichtlichen spirituellen Kenntnisse in seinem Herzen eine gewöhnliche Person ist. Er handelt normal, wenn er mit täglichen Pflichten beschäftigt ist, oder er nimmt sich Zeit mit Freunden oder er reist. Er kleidet sich so, wie es üblich ist, mit Jeans, T-Shirt und Tennisschuhen. Er ist ein verantwortungsvoller Mensch und als ältester Sohn der Familie kümmert er sich um familiäre Verpflichtungen. Neben diesem normalen Vishwananda beschreibt Leutzinger aber auch einen jungen Mann, der sogenannte Wunder vollbringt. Ja, das klingt ein bisschen distanziert. Jahre später, in dem eben schon erwähnten Video von Bhaktimaga, klingt das anders. Da sitzen die beiden also in der Küche der Mutter in der Schweiz und dann, sagt Fabian Leutzinger, erscheint bumm im Nebenzimmer eine hinduistische Heiligenfigur, eine Durga. Ich war schockiert. Ich stürzte einfach hoch. Was ist passiert? Irgendwas ist runtergefallen. Ich stand auf und ging ins Zimmer. Und auf dem Boden sah ich eine Statue von Durga. Eine silberne Statue von Durga. Sie lag einfach da. Es war ein Abend, von dem Leutzinger sagt, er habe ihn nachhaltig geprägt. Heute gehört er zum Führungspersonal bei Bhaktimaga. Er ist unter anderem Geschäftsführer der Bhaktimaga Event GmbH. In seinem ersten Jahr in Europa scheint Vishwananda vor allem am Christentum interessiert gewesen zu sein. Eine ehemalige Anhängerin, von der wir gleich noch mehr hören werden, die sagt, er habe sich so 2000 oder 2001 in der Schweiz taufen lassen. Und zwar von einem Priester, der einer nicht offiziell anerkannten französisch-orthodoxen Kirche angehört. Und danach habe er dann von allen Michael genannt werden wollen. Und außerdem habe er sich auch für ein Fernstudium in Theologie in Paris eingeschrieben. Immer wieder ist in seinen Predigten auch von der Mutter Gottes die Rede, von der Vishwananda vorgibt, dass sie zu ihm spricht. Oder von Jesus, der ihm Aufträge erteilt. Um die Jahrtausendwende ist Vishwananda dann in einem spirituellen Zentrum in der Schweiz zu Gast. Das ist die Schwalbenalb, hoch in den Bergen über dem Brienzer See. Da hätten wir gerne mehr darüber erfahren, aber unsere Gesprächsanfrage lehnt man dort nach längerer Bedenkzeit ab. 2001, also mit 23, lebt Vishwananda dann offenbar ein Jahr lang bei einem Psychotherapeuten im Schweizer Spiez am Thunersee. Und dessen Erinnerung an die Zeit mit dem Guru kann man im Netz finden. Auf einer Internetseite, auf der Bhakti-Maga-Anhänger Geschichten von Begegnungen mit Vishwananda sammeln. Ich hatte das Vergnügen, Vishwananda und Fabian ein Jahr lang bei mir zu Hause wohnen zu haben. Oft sind wir mit Vishwananda im Auto gefahren, haben gesungen und uns amüsiert. Solche Momente sind wie Diamanten in einer Schatztruhe. Wir haben oft zusammen gekocht und gegessen und einfach die Gesellschaft des anderen genossen. Viele Menschen kamen zu uns ins Haus, um mit ihm private Dinge zu besprechen, und er gab auch private Interviews in meiner Praxis. Viele meiner PatientInnen wollten sehr gern mit ihm sprechen. Ebenfalls irgendwann um die Jahrtausendwende heiratet Vishwananda Eva Diehl, eine Frau aus Idstein im Taunus. Auch sie wird später zur Bhakti-Maga-Spitze gehören. Bis Ende 2009 ist sie Geschäftsführerin der Bhakti-Maga Event GmbH. Im selben Jahr wechselt sie in die Geschäftsführung von Bhakti-Maga Yoga, einer gemeinnützigen GmbH, bei der sie bis Januar 2022 arbeitet. Im Sommer 2002 fängt Vishwananda an, wieder mehr die hinduistische Religion zu praktizieren. Das erzählt er dem indischen Magazin Life Positive im August 2017. Wie gesagt, in den ersten Jahren in Europa hat er sich eher mit christlichen Traditionen beschäftigt. Nun entdeckt er offenbar seine Wurzeln wieder. Zu dieser Zeit, das erzählen uns mehrere Leute, gibt es einen ersten Veranstaltungsort in Deutschland. Die langsam wachsende Gruppe um Vishwananda trifft sich in einem Seminarzentrum im Westerwald. Grube Luise heißt dieser Ort. Und es ist ein ehemaliges Erzbergwerk, das kann man bis heute für Seminare und Veranstaltungen mieten. 2004 dann bezieht die Gruppe ein Haus in Steffenshof. Das ist ein winziges Dorf im Hunsrück, Steffenshof. Dort wird eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des spirituellen Bewusstseins, die Bhakti Maga Yoga GmbH, gegründet. Und damit bekommt die Gruppe einen offiziellen Namen. Bhakti Maga. Bhakti Maga heißt so viel wie Weg der liebenden Hingabe. Um Steffenshof, das erste deutsche Zentrum von Bhakti Maga, wird es in der nächsten Folge ausführlicher gehen. Fest steht bis hierhin: Idstein, die Grube Luise, Steffenshof, all das ist räumlich gar nicht weit weg voneinander. Eine gute Autostunde liegen diese drei Orte jeweils auseinander. Und das Ganze ist so ein ländliches Gebiet an der Grenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Da gibt's viel Grün, da gibt's Wald und wer Ruhe sucht, der findet sie. Und hier hat die Gemeinschaft ihr Zuhause gefunden. Ein Jahr später, an Vishwanandas 27. Geburtstag, dem 13. Juni 2005, gründet er die Bhakti Maga Gemeinschaft. Ein halbes Jahr später dann den Bhakti Maga Orden. Und jetzt hat es Vishwananda eigentlich geschafft. Jetzt ist er ein richtiger Guru, der spirituelle Führer einer Gruppe. Ja, und die hat zu diesem Zeitpunkt bereits um die 100 Mitglieder, die regelmäßig kommen. Und bei Feierlichkeiten sind das auch schon mal mehrere hundert. Das erzählen uns jedenfalls ehemalige AnhängerInnen. Und bei besonderen Veranstaltungen reist auch damals schon internationales Publikum an. Vor allem aus England und den USA. Blickt man auf die Jahre bis 2003 zurück und hält man sich an die Erzählung von Bhakti Maga, ja, dann wirkt das Leben von Vishwananda konsistent, geradlinig, auf dem Weg vom Wunderjungen hin zum erleuchteten Guru. Gleicht man diese Erzählung allerdings mit der Realität ab, dann gibt es da hin und wieder schon weltliche Schlenker, die nicht so richtig ins Bild passen wollen. Da ist zum Beispiel eine faszinierende, ja fast schon irrwitzige Reihe von Diebstählen von Reliquien. Und am Ende steht Vishwananda dafür vor Gericht. Am 22. März 2003, ein Jahr bevor sich die Gemeinschaft in Steffenshof niederlässt, wird Vishwananda von der Kantonspolizei Zürich an der Grenze festgenommen, als er in die Schweiz einreisen will. So steht es in zwei Gerichtsurteilen aus den Jahren 2007 und 2008, die uns vorliegen. Im Mai 2003 sitzt er für 11 Tage in Untersuchungshaft. Am 7. März 2006, also 3 Jahre nach seiner Festnahme, erhebt die Staatsanwaltschaft dann Anklage gegen ihn. Der Vorwurf? Vishwananda soll im Frühjahr und Sommer 2001 in mindestens 23 Fällen Reliquien aus Kirchen und Klöstern in verschiedenen Schweizer Kantonen entwendet haben. Das Urteil am Kantonsgericht Basel-Landschaft fällt 2008 in zweiter Instanz. Vishwananda wird nur wegen mehrfacher Sachbeschädigung und mehrfacher Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit schuldig gesprochen und zu einer geringen Geldstrafe verurteilt. Nicht jedoch wegen Diebstahls. Das war eine amüsante Sache. Die Untersuchungsbehörde ging zuerst mal davon aus, das sei ein Diebstahl. Und ein Diebstahl ist ein Offizialdelikt, das heißt, es wird von Amtes wegen verfolgt. Jetzt hat Vishwananda ja dann sich auf den Standpunkt gestellt, ja nein, ich wollte mich natürlich nicht bereichern, es ging darum, die Reliquien zu retten, also keine Bereicherungsabsicht. Es gibt zwar auch einen Straftatbestand, die Wegnahme ohne Bereicherungsabsicht, das ist die Aneignung, aber das ist ein Antragsdelikt. Und die Untersuchungsbehörde war nicht nur in diesem Punkt nicht sehr schnell und deshalb war die Antragsfrist schon abgelaufen. Und dann konnte man das nicht mehr nachholen. Und deshalb blieb die eigentliche Wegnahme, also das Hauptdelikt, blieb dann unbestraft und unüberprüft. Das ist Urs Eschmann. Eschmann ist Rechtsanwalt und war damals vor Gericht als Anwalt einer Komplizin des Gurus dabei. Anders als Vishwananda. Der erschien zur ersten Verhandlung nicht. Beim ersten hat das Gericht akzeptiert, dass er sagte, ja, er hätte keine Zeit, er müsse in Amerika gerade weitere Anhänger betreuen, oder? Das war erstaunlich, dass das Gericht akzeptiert hat, aber es war so. Im zweiten, vor Kantonsgericht Basel-Land, ist er dann erschienen. Dort habe ich ihn auch das einzige Mal persönlich erlebt. Wenn man auf der Webseite schaut, dann sieht man ja einen hübschen Mann, damals noch relativ jung, insbesondere in der Verhandlungspause. Da war er wirklich weit weg von jedem Charisma. Aber eben, ich bin kein Anhänger und deshalb habe ich auch nicht die Augen eines Anhängers, oder? Schauen wir, was die schon erwähnten Gerichtsunterlagen sagen. Dort heißt es, neben den Infos zu seiner Kindheit und Jugend auch, circa 1999 kam er nach Deutschland und setzte seine Tätigkeit vor allem in Deutschland, in anderen Ländern Europas, in Mauritius und auch in den USA fort. In der Zwischenzeit heiratete er in Deutschland. Durch seine Tätigkeit verdient er kein Geld, bekommt aber von den Leuten Spenden. Für seinen Lebensunterhalt kommt seine Frau auf. An den Touren durch die Kirchen beteiligt waren damals auch zwei Frauen. Mit einer der Frauen konnten wir sprechen. Sie soll hier Sina heißen. Ihren echten Namen möchte sie nicht veröffentlichen. Sina ist 43 Jahre alt, eine zierliche Frau mit blondem Haar. Die HR-ReporterInnen Sonja Süß und Peter Gerhardt haben sie für das Interview in der Schweiz besucht. Als Sina mit Vishwananda auf Beutezug ging, war sie 23. Genauso alt wie der Guru damals. Er hat einfach gesagt, mach das, was ich sage, das ist für Gott und das hat alles seine Bestimmung und so. Und dann sind wir von Kirche zu Kirche gegangen. Und er hat immer geschaut, gibt es da Reliquien, die man entwenden kann? Diese, die einfach waren, hat er einfach so eingesteckt. Oder es gab dann halt auch viele so Abschrankungen und auch hinter Gläser oder dicken Glasscheiben waren da Reliquien. Und hat gesagt, ich soll da rüberklettern und ich war immer flink und schnell. Und wir haben dann so zusammengearbeitet, jemand ist Wache gestanden und ich habe dann die Schwierigen, oder ich bin raufgeklettert auf den Hochaltar oder so. Und er hat dann die Tasche aufgemacht und die Reliquien reingetan. Dann sind wir schnell aus der Kirche wieder raus. Manchmal hat er dann mit dem Pulli noch seine Fingerabdrücke verwischt. Aber er hat auch mit Glasschneider und Schraubenzieher und so vieles auch zerstört. Fast immer nahm er nur die Reliquien raus, die Knochen. Mit dem Zettel, wer das genau ist, welcher Heiliger, und hat dann zu Hause mit Siegerlack und hat ein eigenes Reliquiar gemacht. Sina hat mir einen ganzen Stapel an Unterlagen geschickt. Akribisch hat sie in Excel-Tabellen alles Mögliche notiert, vor allem die Reisen zu verschiedenen Kirchen in Italien, Frankreich und der Schweiz. Auch eine Excel-Tabelle mit Wundern finde ich in den Unterlagen. Es waren viele Statuen, hat er aufgestellt in diesen Gebetsräumen und so. Und dann hat es auch manchmal so nach Rosen geduftet und sehr stark. Und dann haben diese Anhänger gesagt, oh, das ist wieder die Maria, die duftet so stark. Und dann hat man gesehen, dass Öl von dieser Statue fließt. Aber ich habe nicht gesehen, also im Nachhinein glaube ich das natürlich nicht. Er hat Öl darauf gemacht zwischendurch und so. In diesem Stadium, in dem man so Gott verehrt und denkt, das ist alles ein Zeichen und ein Wunder, habe ich das alles geglaubt. Und er hatte dann auch während dem Gebet Anlässen, hat er zum Teil auch so Stigmatas, Blutung in den Händen, Füßen oder die Dornenkrone oder das Herz. Und ja, das war wie eine Bestätigung. Gott spricht durch ihn, Jesus ist hier und ja, Maria auch. Anfangs, sagt Sina, habe Vishwananda auf legalem Wege versucht, an Reliquien zu kommen. Dazu habe er sich gegenüber Kirchenvertretern als Bruder Michael ausgegeben. Er erklärte Sina ihre Ausflüge in die Kirchen als Rettungsmission. Ich hätte einen Platz von Gott neben ihm bekommen. Er hatte mir auch spezielle Aufträge vermittelt. Jesus hat ihm das eingegeben. Und ich fühlte mich natürlich auch irgendwie gebraucht und geehrt von ihm, weil man kann ja direkt an Gottes Plan mitarbeiten. Ja, und das ging dann so langsam. Und wir sind ja viel gereist in Kirchen und so. Und ich habe dann mit der Zeit schon festgestellt, dass er gewisse Reliquien entwendet hat. Da waren nie viele Leute dabei, meistens waren das drei. Ja. Und das kam dann so langsam. Er hat mir dann erzählt, es wird so einen Reliquienkrieg geben, in dem viel schwarze Magie betrieben wird. Und er müsste diese Reliquien für sich sammeln, von jedem Heiligen ein Knochenstück oder so, um diesen schwarz-magischen Kampf zu retten. Reliquienkrieg? Wir bitten Sina, das nochmal genauer zu erklären. Irgendwie ist es schwierig zu verstehen, aber wir wurden ja langsam so in dieses Christliche eingeführt und dann die Heiligen, diese Heiligenverehrung ist ja sehr stark. Und irgendwie hat er gesagt, diese Heiligen haben so eine spirituelle Macht, die man für das Gute brauchen kann. Also man muss sie anbeten, man muss sie verehren, sonst wird es eben zu schwarzmagischen Zwecken verwendet. Und sein Auftrag ist es, direkt von Jesus diese Reliquien zu retten und eben diesen Krieg, der stattfinden wird unter Schwarzmagiern und Energien und so, dass das ja ein guter Zweck ist, um diese Reliquien zu bewahren. Tatsächlich habe sich Vishwananda dabei nicht als Dieb gesehen, eher als Retter von heiligen Artefakten, für die sich sonst kaum noch wer interessiert. Auch Sina weiß die Aktionen vor sich selbst zu rechtfertigen. Ja, also es hat mir irgendwie auch Spaß gemacht. Es war so spannend. Wir sind viel gereist und wir haben viel erlebt auf diesen Diebestouren. Aber wir haben uns nicht im Unrecht gesehen. Wir machen das ja das Richtige für Gott. Und ja, irgendwie hatte ich auch so eine spezielle Rolle. Ich war ziemlich sportlich und konnte schnell irgendwo rüberspringen und so. Und ja, ich wurde gebraucht und hatte Anerkennung und ja, eben super gemacht. Und er war dann auch immer sehr stolz, wenn er dieses Ziel erreicht hat. Sina sagt, irgendwann habe sie ein schlechtes Gewissen bekommen. 2001 zeigt sie sich selbst bei der Kripo Luzern an und stößt damit die Ermittlungen gegen Vishwananda überhaupt erst an. Das, sagt Sina, habe dem Guru überhaupt nicht gefallen. Der Schweizer Rechtsanwalt Urs Eschmann vertritt Sina damals. Zwar kann er erwirken, dass auch seine Mandantin kaum bestraft wird. Glücklich, sagt Eschmann, war er mit dem Ausgang des Verfahrens trotzdem nicht. Wo wirklich eine Unzufriedenheit zurückgeblieben ist, ist die Tatsache, dass der Hauptpunkt, das Hauptproblem in diesem Fall, nämlich dass ein angeblich geistiger Führer Leute in die Kriminalität mit hineinzieht, dass diese Abhängigkeit, diese Manipulation nicht abgeklärt und damit auch nicht richtig berücksichtigt worden ist. Und das ist leider etwas, was ich in meiner langjährigen Praxis zu sektenartigen Gruppierungen immer wieder festgestellt habe. Die Behörden, und seien es nun Verwaltungsbehörden oder Strafbehörden, haben sehr große Scheu, diese Manipulation, diese Vereinnahmung zu beurteilen, weil sie immer denken, ja, das geht dann in den religiösen Bereich hinein und da dürfen wir uns nicht auf eine Seite schlagen, oder? Was aber nicht richtig ist. Eschmann kennt sich sowohl mit totalitären Gruppen als auch im Hinduismus aus. Außerdem sagt er, er habe zur Vorbereitung auf den Prozess mit weiteren AussteigerInnen gesprochen, anders als das Gericht. Eschmann interpretiert Vishwanandas damaliges Verhalten als manipulativ. Der Guru ist damals Anfang Mitte 20. Es war das Spiel mit Liebesentzug, mit dem Aufstieg in einen näheren Kreis und dann wieder ein Verstoßen in einen weiteren Kreis der Anhänger. Das hat er gut beherrscht und die Leute fühlten sich unwahrscheinlich geehrt, wenn sie eine Stufe aufsteigen konnten. Das hat er natürlich auch mit anderen Methoden, zum Beispiel mit Geheimhaltung, verstärkt, indem er gesagt hat, ja, das sage ich nur dir, oder? Du musst es dann für dich behalten. Das führt dann wiederum zu einem Mechanismus, der auch bei den meisten vereinnahmenden Gruppen angewendet wird, nämlich die Vermischung der Opfer- und Täterrolle. Und plötzlich werden gewisse Anhänger dazu gebracht, die weiteren Anhänger in Machenschaften zu verwickeln, die negativ sind, und werden dann zum Mittäter. Muss man ein bestimmter Typ Mensch sein, um entweder unbewusst oder auch mit voller Absicht Menschen manipulieren zu wollen und zu können? Alexandra Stain, die totalitäre Gruppen erforscht, sagt, Gurus und andere totalitäre Führer zeigen ganz bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Well, I use the terms charismatic and authoritarian. I also think they're psychopaths or sociopaths. Ich verwende die Begriffe charismatisch und autoritär. Ich glaube aber auch, dass sie Psychopathen oder Soziopathen sind. Es ist ein charismatischer Autoritarismus, weil die Person eine charismatische Beziehung zu den Anhängern aufbauen können muss. Sie muss diese Art von positiver Wirkung haben, bei der Menschen das Gefühl bekommen, es handle sich um eine gute Person, damit sich die Leute gut fühlen und mit dir zusammen sein wollen. Aber die Sektenführer sind auch autoritär. Das heißt, sie haben eine tyrannische, kontrollierende Art. Interessanterweise ist es schwer, genaue Biografien dieser Menschen zu bekommen, weil sie lügen. Das ist irgendwie ihr Ding. Aber ich vermute, dass sie eine erschreckende, isolierte Kindheit hatten. Als Erwachsene besteht ihr Umgang damit, zu versuchen, ihre Umgebung bis zum Äußersten zu kontrollieren, also andere Menschen zu kontrollieren. Ja, sie müssen eine bestimmte Persönlichkeit haben. Sina sagt, schon in den Anfangsjahren in der Schweiz habe Vishwananda viele Regeln für seine AnhängerInnen gehabt. Dass wir dreimal in der Woche fasten, dass wir Buße machen, beten und so. Und er hat sich halt auch an diesen Fastentagen, als ich mit ihm unterwegs war, hat er sich halt die dicke Sandwich mit allem Möglichen gegönnt und wir durften nur Brot und Wasser nehmen. Und er hat sich halt bedienen lassen und er hat gesagt, er wäre sowieso eins mit Gott. Er kann machen, was er will. Und wir müssen noch erleuchtet werden. Also müssen wir Buße tun. Alexandra Stain sagt auch, dass viele Gurus nicht einfach so Gurus werden. In den allermeisten Fällen haben sie ein Vorbild, dem sie nacheifern. Man könnte oft sogar eine Art Ahnenlinie von Gurus nachvollziehen. But there's another interesting element. Was noch sehr interessant ist, viele dieser Sektenführer waren selbst, zumindest für kurze Zeit, in anderen Sekten. Und dafür gibt es viele Beispiele. Sie übernehmen Tricks und bestimmte Techniken aus diesen Gruppen. Und es ging ihnen wahrscheinlich nicht sehr gut in der Sekte, weil sie nicht gehorsam genug sind, weil sie Kontrolle und Macht wollen. Sie waren also nicht unbedingt sehr lang dabei, aber lange genug, um zu lernen. Womit wir wieder bei den Wundern wären. Markus, der 2004 in Steffenshof zu Bhaktimarga stieß, sagt, würde sagen, er hat es von der Pike auf gelernt. Das ist ein hochprofessioneller Job. Er hat großartige Fähigkeiten, sich auszudrücken, zu verführen, Menschen anzuziehen und in einer Art Liebesflut zu versinken und ihm anhängen zu wollen, bei ihm sein zu wollen. Er muss vielleicht Fertigkeiten und Fähigkeiten gelernt haben, kennengelernt haben, die uns im Westen fremd sind, die aber beeindruckend sind. Es wurde ja gesagt, er könne materialisieren und Dinge herbeizaubern, Schmuckstücke und heilige Asche wurde das genannt, Vibhuti oder Lingams aus dem Körper heraus materialisieren. Jack, der sich schon vor Bhaktimarga und auch nach seinem Ausstieg eingehend mit dem Hinduismus befasst hat, erklärt, worum es bei diesen Manifestationen geht. You know, a lot of people would claim that he has mystical powers, occult powers, or what they call it. Viele Leute behaupten, er hätte magische Fähigkeiten. Im Hinduismus spricht man von Siddhis. Es heißt, er könne Ringe materialisieren oder heilige Asche aus dem Nichts zaubern. Im Grunde ist das nichts Besonderes. Andere Gurus machen das auch. Vor allem Satya Sai Baba, der hat die ganze Zeit Ringe manifestiert und so. He would do this all the time, you know, manifest rings and things like that. Satya Sai Baba war ein Guru in Indien. 2011 starb er mit 84 Jahren. Auch Sai Baba lehrte, genau wie Vishwananda, dass jeder Mensch durch Liebe und Hingabe seine eigene Göttlichkeit erkennen könne. Es heißt, er habe Wunder vollbracht. Also da ist von Wunderheilung die Rede oder dass er an zwei Orten gleichzeitig aufgetaucht sei oder dass er hellseherische Fähigkeiten gehabt haben soll und er habe materialisiert, genau wie Vishwananda. Heilige Asche, Ringe und Lingams aus Stein. Was Satya Sai Baba ebenfalls vorgeworfen wird, ist sexualisierte Gewalt. Bereits in den 1970er Jahren kursierten Anschuldigungen, dass Sai Baba übergriffig gegenüber jungen Männern sei. Ein Betroffener aus Schweden veröffentlicht ein Buch über seine Erlebnisse. 2002 berichtet das dänische Fernsehen über die Anschuldigungen. Und 2004 folgt ein Beitrag der BBC. Sina erfuhr von Sai Baba durch Vishwananda. Und Vishwananda hat mir gesagt, er hätte ja da einen speziellen Status bei Sai Baba gehabt. Er war sehr eng mit ihm und hat sogar ein eigenes Zimmer und alles. Auf der Website von Bhaktimarga habe ich keinen Hinweis darauf gefunden, ob Vishwananda tatsächlich mal ein Schüler von Satya Sai Baba war. In der offiziellen Erzählung über den Meister kommt er nicht vor. Oder nicht mehr vor, denn in einem Interview mit dem indischen Magazin Life Positive wird Vishwananda 2017 noch so zitiert. Ich ging nach Indien und traf Satya Sai Baba. Er war mir eine große Hilfe und ich kam ihm sehr nahe. Er wollte mich in Puttaparthi behalten, aber ich lehnte ab. Gut möglich, dass der Ashram, in dem Fabian Leutzinger Vishwananda das erste Mal traf, der Ashram von Sai Baba war. Auf jeden Fall aber hat Vishwananda die Wirkung von Wundern à la Satya Sai Baba schnell erkannt. Und bis heute sind die Teil dieser besonderen Faszination des Gurus. Der Anwalt schreibt dazu: Es ist unzutreffend, unser Mandant sei Anhänger von Satya Sai Baba gewesen und von diesem an seinen Genitalien berührt worden. Eliani, eine junge Aussteigerin, die ihren echten Namen ebenfalls nicht nennen will, erzählt, welche Wunder Vishwananda nachgesagt werden. Also, er könne heilige Asche manifestieren, aus dem Nichts erscheinen lassen. Auch Ringe, Statuen oder sogenannte Lingams, das sind häufig goldene Eier oder auch phallusartige Objekte. Sie stellen Schöpfung und Zerstörung dar. Und dieses Erscheinenlassen von heiligen Eiern, aufwendig inszeniert, das gehört auch in den späteren Jahren noch zum Wunderrepertoire des Gurus. Im Netz gibt es Videos davon und eins schauen wir uns jetzt mal an. Im Vorspann steht, Swami Vishwananda habe zwei goldene Lingams geboren. Am 2. und 3. März 2011 im Ashram in Spring. Der Guru kommt von links ins Bild und setzt sich eilig auf einen großen weißen Sessel. Er ist eingehüllt in ein weißes Gewand und in der Hand hat er ein kleines orangenes Handtuch. Er wirkt. Er trinkt Wasser aus einem Glas. Er hält sich das Handtuch vor den Mund und seine Hände sind darunter ständig in Bewegung. Mit einem Fingerschnippen fordert er seine Anhänger auf zu singen. Sing. Die sind nicht im Bild, aber jetzt deutlich zu hören. Noch einmal ein Würgen und dann spuckt er deutlich sichtbar ein goldenes Ei aus. Und der Ausdruck in seinem Gesicht ist jetzt leidend, angestrengt. Er säubert das Ei in einem Wasserglas und schließlich hält er es mit der rechten Hand hoch und präsentiert es den Gläubigen. Der rhythmische Gesang klingt jetzt euphorisch. Das erste Ei ist geboren, ein Wunder auf Video also? Ich kann jetzt nicht sagen, woher das Ei kommt, da ist zu viel Stoff. Der Umhang, das Handtuch, möglich ist auch, dass Vishwananda das Ei geschluckt und wieder hochgewirkt hat. Taschenspielertrick oder ein Wunder? Für die AnhängerInnen von Vishwananda stellt sich diese Frage nicht. Das Video mit dem goldenen Ei hat übrigens keinen Bezug zu den offiziellen Seiten von Bhaktimarga, aber auch hier gibt es Wundersames vom Meister. Zum Beispiel erzählt hier eine Frau aus Kolumbien, wie ihr Magenkrebs verschwand, nachdem sie Vishwananda in Deutschland getroffen hatte. Vorher hatte sie Schmerzen und schon einen Termin für die Operation ausgemacht. Bueno, mi nombre es Sibyl Sie erzählt, wie der Krebs einfach weg gewesen sei, als sie schließlich zum OP-Termin kam. Und auch beim Check-up, den sie alle 6 Monate macht, sei kein Krebs mehr zu finden gewesen. Eine knappe Viertelstunde spricht sie über dieses Wunder und es ist zu spüren, wie bewegt sie ist. Immer wieder schließt sie lächelnd die Augen und ja, schluckt auch mal eine Träne runter. Sie ist überzeugt. Für sie ist ein Wunder geschehen. Auf der Bhakti-Maga-Webseite und in deren YouTube-Kanal finden sich noch mehr solche Videos. AnhängerInnen berichten von Wundern. Und auch vor jedem Online-Darshan erzählen begeisterte Devotees solche Geschichten. Die Wunder Vishwanandas sind allgegenwärtig. Und Eliani sagt, solche Geschichten gibt es in zigfachen Ausführungen, wo Leute berichten, dass er sie von Krankheiten geheilt hat oder vom Autounfall. Oder er hat angerufen, hat gesagt, steig nicht in das Flugzeug und dann ist irgendwas Schlimmes passiert und sie hatten eben Glück, weil sie auf ihn gehört haben. Und so kommt man eben immer mehr auf den Gedanken, dass er wirklich allwissend ist und dass er auch Einfluss hat auf das Wetter oder auf die Zeit. Manche haben auch berichtet, dass sie dann im Auto gesessen haben und gebetet haben und es war Stau und sie wollten aber noch rechtzeitig zum Darshan. Haben dann gesagt, bitte Guruji, wir lieben dich so sehr, wir wollen ganz schnell zum Darshan. Und auf einmal hat sich der Verkehrsfluss aufgelöst. Das wurde dann auf Guruji bezogen. Auch bei Miles und Mathieu haben diese Erzählungen gewirkt. But as far as me believing it, the things that made me believe it were... Was mich dazu gebracht hat, das alles zu glauben, das waren die persönlichen Geschichten. Besonders zu Lian hatte ich viel Vertrauen und Respekt vor den Geschichten, die sie mir erzählt hat. Das war wahrscheinlich der größte Einfluss. Es gab Geschichten, in denen er Gedanken liest, Geschichten, in denen er Statuen materialisiert und Ringe materialisiert. Und hinterher hieß es immer, ja, das ist für uns ein Rätsel. Der menschliche Verstand kann nicht begreifen, was das ist oder was er ist und warum er hier ist. Und genau da kommt der Glaube ins Spiel. Oui, je suis un voyageur spirituel depuis longtemps. Je crois que tout le monde, chaque être humain, a une recherche spirituelle ou recherche quelque chose pour être bien, pour atteindre un aspect dans sa vie qui soit. Ich dachte, es wären Wunder, aber es sind Taschenspielertricks. In Indien kann man das lernen, Gegenstände zu materialisieren. Aber wenn man in diesem Film ist, dann kommt man da nicht raus. Du willst glauben, dass es Teil der Magie ist. Das ist irgendwie tröstlich. Der Personage principal, Yogananda, il recherche son maître. Et à partir du moment où il a trouvé son maître, c'est comme l'aboutissement. Et à partir du moment où vous avez trouvé votre maître, on vous dit c'est une bénédiction. Et puis vous n'avez plus besoin de craindre quoi que ce soit. Noch eine Sache hat mich in dieser Recherche extrem verblüfft. Immer wieder tauchte in den Gesprächen mit ehemaligen Bhakti-Maga-AnhängerInnen das gleiche Buch auf. Autobiografie eines Yogi von Paramahamsa Yogananda, 1946 zum ersten Mal erschienen. Yogananda ist seit 70 Jahren tot, wird aber bis heute von einigen AnhängerInnen als göttliche Reinkarnation verehrt. Er hat Kriya-Yoga im Westen bekannt gemacht. Eine Mischung aus Meditation, Atemübungen und Asanas, also Körperhaltungen und Bewegungen, die auch Bhakti Maga als zentrale Technik lehrt. Das Buch wurde mittlerweile in über 50 Sprachen übersetzt. Ich habe beim Verlag nachgefragt, wie hoch die bis dato verkaufte Auflage ist. Eine genaue Zahl habe ich nicht bekommen, aber man sagte, es seien Millionen. Das Buch gilt als Klassiker der spirituellen Literatur. Selbst bei der Trauerfeier für Apple-Gründer Steve Jobs bekamen alle Gäste die Autobiografie eines Yogi geschenkt. Bis auf Miles haben wirklich ausnahmslos alle AussteigerInnen, mit denen ich gesprochen habe, dieses Buch gelesen. Miles hatte es angefangen, aber nicht zu Ende geschafft. Alle anderen sagen, unter anderem dieses Buch habe sie zu Bhakti Maga geführt. Was darin nämlich etabliert wird, ist die Idee, dass man einen Guru braucht, um zur Erleuchtung zu gelangen. Voilà, ça sert à rien d'essayer de convaincre ces personnes-là, parce que voilà, en fait, lorsque vous apercevez que vous êtes trompé, ich war schon lange auf der spirituellen Suche. Ich glaube, dass jeder einen Sinn im Leben sucht, um friedlich und gelassen zu sein. Warum nicht bedingungslose Liebe? Ich hatte dieses Buch gelesen, Autobiografie eines Yogi. Yoganandas Hauptfigur sucht ihren Meister. Wenn du den gefunden hast, ist das ein Segen. Du musst dich vor nichts mehr fürchten. Es ist sinnlos, diese Leute überzeugen zu wollen. Wenn sie verstehen, dass sie einen Fehler gemacht haben, sind sie schon mit halbem Fuß draußen. Aber wenn sie nicht anerkennen, dass sie sich manipulieren lassen, dann wird's schwer. Denn wenn man das anerkennt, steht man vor einem Abgrund. Man hat den eigenen Glauben, sein Herz, Zeit und Geld in etwas sehr Persönliches, Intimes investiert. Es gab Leute, die gesagt haben, das darfst du nicht über ihn sagen, es ist deine Schuld. Er darf Sex haben, das ändert nichts an seinem Wesen und dem, was er darstellt. Schau, ich habe auf ihn projiziert, dass er Gott ist. Und ich habe alles getan, Vorträge für die Organisation, Filme über den Meister und so. Und dann musst du dir eingestehen, das stimmt alles nicht. Alles Lüge. Das ist hart. Man braucht eine gewisse Demut, um zu erkennen, dass man einen Fehler gemacht hat. Und einiges an Charakterstärke, um dann nochmal von vorne anzufangen. Ich glaube, viele wollen die Tatsachen lieber nicht akzeptieren und einfach weitermachen. Das ist einfacher. Das wäre auch für mich leichter gewesen. De nier pour moi si c'était passé comme j'ai fait la première fois, de dire ben non, c'est pas vrai, c'est juste, tout ce qui se passe, c'est juste dans l'ordre des choses. C'est comme ça. Ça aurait été plus facile. Der Anfang begann gar nicht bei Bhaktimaga, sondern mit dem Lesen eines Buches, die Autobiografie eines Yogis. Und da habe ich dann auch Yogananda gelesen, Autobiografie eines Yogi. Mein Interesse am Hinduismus begann mit 16. Ich habe das Buch Autobiografie eines Yogi von Paramahamsa Yogananda gelesen. Jack sagt, besonders in den Anfangsjahren habe sich Vishwananda immer wieder als Reinkarnation von Yogananda inszeniert. Das lange schwarze Haar, die weichen, fast weiblich wirkenden Züge. Vergleicht man die alten Porträts, die es von Yogananda gibt, mit den Fotos von Vishwananda, gibt es auf jeden Fall eine starke optische Ähnlichkeit. Ich war davon überzeugt, dass er eine Reinkarnation von Yogananda ist. Das haben die Leute auch immer gesagt. Er hat auch darauf angespielt. Also habe ich gedacht, klar, das ist er. Der Rechtsanwalt Vishwanandas schreibt, weiterhin ist unzutreffend, unser Mandant habe jemals von sich behauptet, eine Reinkarnation von Swami Yogananda zu sein. Generell, sagt Jack, habe das Thema Reinkarnation auch später in Steffenshof immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. Es sei wie eine Art Gossip gewesen. Did you know that, you know, Swami was the reincarnation of, you know, so and so? And you're just like, wow. Hast du gewusst, dass Swami der Wiedergeborene so und so ist? Und du nur so, wow, Wahnsinn. Und dann später, ach, und er ist auch die Reinkarnation von noch jemand anders, noch einem wichtigen Heiligen. Und du so, was, echt, der auch? Und irgendwann denkst du, Gott, wer war er nicht? Er scheint die Wiedergeburt jedes wichtigen Heiligen zu sein. Und dann fangen die Leute an zu grübeln. Wer waren wir dann? Wir leben mit ihm und sind ihm nah, wenn er Vishnu ist oder so, weil jedes Mal, wenn ein Hindu-Avatar zur Erde herabsteigt, bringt er seine Familie mit. Und dann beginnt das Spiel. Also, mir hat er gesagt, dass ich der und der bin. Aber ich soll es nicht weiter sagen. Das ist eine Legitimationsstrategie. So nach dem Motto, egal wer du jetzt bist oder was du jetzt machst, früher warst du toll. Es ging darum, Authentizität zu beanspruchen, sich zu legitimieren, indem man auf die Vergangenheit schaut. So it was always a kind of legitimization technique. This is a way to kind of claim some authenticity, claim some legitimacy by always focusing on who he was in the past. In diesem Leben allerdings hinterlässt der Guru ein eher ambivalentes Bild. Da ist die Rede von einem kleinen Jungen, dem angeblich mit 5 zum ersten Mal ein Heiliger erscheint. Da ist dann aber auch der Mitte-20-Jährige, der vom Christentum fasziniert gewesen zu sein scheint, sich taufen lässt und Bruder Michael heißen will. Und der dann auf der Suche nach Reliquien Kirchen in der Schweiz, Italien und Frankreich abklappert, um mit einem Schweizer Taschenmesser Reliquiare aufzubrechen. Und der sich dann als Held in einem abenteuerlich klingenden Reliquienkrieg inszeniert und dabei völlig missachtet, dass die entwendeten Gebeine ja anderen gehören. Da ist ein junger Mann, der offenbar sehr genau weiß, welche Wunder seine Devotees von ihm erwarten. Und er weiß, mit welchen Geschichten und Tricks er sie hörig machen kann. Einer, der Gottesdienste abhält, weil er angeblich direkt mit Maria und Jesus kommuniziert. Was Vishwananda in diesen Jahren gelernt zu haben scheint, ist, wie man mit Charisma und wilden Geschichten Geld verdienen kann. Ja, und dass man dafür eigentlich im Grunde nichts weiter braucht als eine gehörige Portion Chuzpe. Währenddessen sind es seine AnhängerInnen und seine Frau, die ihn damals schon komplett finanzieren. Er reist, er lässt sich aushalten und einladen und er merkt, dass Menschen bereitwillig die Brieftaschen öffnen, nur um ihm nahe zu sein. Und er lernt, dass ihm die Justiz offenbar auch dann nichts anhaben kann, wenn ehemalige AnhängerInnen vor Gericht ausführlich von Brainwashing und Manipulation erzählen. Auf diese Erfahrungen bauen Vishwananda und sein Führungspersonal ab 2004 in Deutschland auf. Bhaktimarga professionalisiert sich und wird zu einem Wirtschaftsunternehmen, das gleich mehrere Unterfirmen hält. Um wie viel Geld es bei Bhaktimarga geht, schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Die veranstalten Reisen, wo man eben einen Prominenten trifft, der in dem Fall halt der Guru ist. Nur weil er dabei ist, kostet das natürlich das Dreifache, ja. Und die Leute sind aber bereit, das auszugeben. Insgesamt habe ich etwa 20.000 Euro ausgegeben, einschließlich der Reisen zum Ashram, der Unterkunft und der Kurse, die ich besucht habe. Ich halte das für ein gutes Marketingkonzept. Die nächste Folge findet ihr in einer Woche bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer Lieblings-Podcast-App und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Es gibt auch einen Film zu diesem Thema, das ist eine TV-Doku von Sonja Süß und Peter Gerhardt. Die findet ihr in der ARD-Mediathek. Sie heißt Just Love – Sektenaussteiger packen aus. Ich bin Stefan Bücheler. Und ich bin Marlene Halser. Just Love ist eine Koproduktion des Hessischen Rundfunks und Haus 1. Idee Marlene Halser. Recherche Marlene Halser, Sonja Süß und Stefan Bücheler. Skript Marlene Halser, Stefan Bücheler und Susanne Klingner. Mitarbeit Hanna Immich und Melanie Geigenberger. Übersetzungen Ricardo Mastrocola, Elena Schlapp, Daniel Macic, Marc Dugge und Schaka Bethke. Redaktionsleitung beim Hessischen Rundfunk Andreas Rippel. Line Producing Johanna Hamami und Robert Malzahn. Gesamtverantwortung Wolfhard Kahler und Eberhard Nembach. Kreative Leitung Susanne Klingner, Haus 1. Technische Produktion Björn Petri. Musikdesign Helfried Wildenhain. Fact-Checking das Faktencheck-Team des Hessischen Rundfunks. Sensitivity Reading Jens Augsburger. Artwork Inga Reichert. Die Recherche zu diesem Podcast wurde unterstützt durch ein Stipendium des Netzwerks Recherche.